Protokolle 1.21. Ohne absoluten Despotismus gibt es keine Zivilisation. Sie ist nicht das Werk der Menge, sondern nur ihres Führers, mag er wer auch immer sein. Protokolle 1.22. Die Masse ist ein Barbar und beweist dies bei jeder Gelegenheit. Sobald die Masse die Freiheit an sich reißt, verwandelt sie sich sehr rasch in Anarchie, die die höchste Stufe der Barbarei ist.